Breiten, der sich munchig knirchen dreht, sie weiß, wenn Mensch die Rhythme blatt, doch wieder was zu erzählen hat. Da zäh um aller Echte wohl, da zäh um aller Echte wohl. Scha, scha, aller Echte wohl. A stattlich Bursch, die wohl sehr braun, auch sehr wohl endlich gern zum Mann, weil hier ein Wacker kommt auf Fisch, doch wehe sind sein Brenner auf Fisch. Sie stolze sich als Wilsen, sie stolze sich als Wilsen. Scha, scha, als Wilsen wär ich nicht. Mutter, Mutter, zwängt mich doch. Ach,